FSK 93.0, jetzt mit einem Veranstaltungsmitschnitt der Veranstaltung Allein schon Arbeit. Die hat sehr passend am 30. April, am Vorabend des 1. Mai, also in der Teestube im Pferdestall stattgefunden. Veranstaltet wurde das Ganze vom studentischen Milieu, die man im Internet unter studentischmilieu.wordpress.com und aber auch auf Facebook finden kann. Eingeladen war Stefan Kriegert. Viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen zu Allein schon Arbeit, passend natürlich am Vorabend des 1. Mai. Genau, schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ja, jetzt wieder die übliche Anmoderation zu Raum- und Veranstaltungsreihe. Allein schon gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile. Wir haben angefangen damals mit Allein schon Deutschland aufgrund von Diskussionen in der Teestube rund um Fanartikel für Deutschland. Genau, und das Allein schon Deutschland ist auch schon in die zweite Runde gegangen und zwischenzeitlich gab es eben auch Allein schon Antisemitismus, Allein schon Geschlechterverhältnisse und eben auch vor ein paar Wochen Allein schon NSU. Das haben wir inzwischen auch zu einer Radiosendung gemacht, die ist auf unserer Homepage studentischesmilieu.wordpress.com runterzuladen gibt. Am Montag, 6. Mai, geht ja der Prozess dann wahrscheinlich los und da kann man sich die Veranstaltung mit Katharina König nochmal zu Gemüte führen. Genau, und wir sind hier in der Teestube. Das ist ein selbstverwalteter Freiraum, der jetzt bald, glaube ich, 25 wird, wenn ich das richtig erinnere. Also schon eine ganze Weile da. Und hier kann geschichtet werden, sich engagiert werden und so weiter. Näheres dann immer am Tresen von 10 bis 18 Uhr. Im Semester natürlich. Ja, und wie gesagt, heute Allein schon Arbeit mit Stefan Kriegert, der neben mir sitzt. Und wir haben einen Büchertisch dort. Da kann man später dann Bücher etwas günstiger erwerben, als sie sonst zu haben sind. Wir wollen heute relativ pünktlich, sagen wir mal so gegen 8:30 aufhören, weil nachher um 21 Uhr vor der Flora die Take Back the Night Demo stattfindet. Cis-Männer frei und da werden sich halt hoffentlich viele finden, die da hinfahren. Ja, ansonsten, wie immer, während der Veranstaltung eher nicht rauchen. Aufgrund der Menge der Leute wird das dann ja irgendwann so ein bisschen lästig. Ja, ich glaube, das war es von mir und ich gebe dann direkt mal ab. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für die einleitenden Worte und für die Einladung. Kleine Korrektur, die Bücher gibt es natürlich nicht nur ein wenig vergünstigt zu erwerben, sondern ganz unglaublich vergünstigt zu erwerben. Und ich werde mir erlauben, im Laufe des Vortrags an hoffentlich inhaltlich passenden Stellen auf das ein oder andere Buch dann auch noch hinzuweisen. Nicht nur aus Werbegründen, sondern weil das natürlich so ist, dass wenn man hier so einen etwa einstündigen Vortrag hält, man wahnsinnig viele Sachen nur anreißen kann, nur andeuten kann. Und wen das ein oder andere weitergehend interessiert, ist also auf diese sehr günstigen Bücher verwiesen. Ursprünglich hieß das eigentlich mal Kritik der Arbeit, Kritik des Antisemitismus. Mir war am Anfang gar nicht bewusst, dass das im Rahmen von dieser einführenden Reihe passiert, aber ich finde das ja sehr schön und das sehr sinnvoll. Und unter anderem deswegen habe ich mir gedacht, dass ich nun, also wenn man über Kritik der Arbeit redet, könnte man versuchen, eine breit angelegte Ableitung eines Arbeitsfetischs aus den marxischen Kategorien zu präsentieren. Und das werde ich weitgehend einfach bleiben lassen und werde versuchen, stattdessen folgende vier Punkte, wie gesagt, eher anzureißen, als wirklich groß und breit auszuführen. Ich würde als erstes gern einfach mal illustrieren, wie in der traditionellen Linken, und zwar in den unterschiedlichsten Ausprägungen, Arbeit gesehen wurde. Und zwar meistens, das nehme ich gleich vorweg, wie Arbeit in dieser traditionellen Linken meistens vergöttert wurde, geradezu angebetet wurde. Zweitens würde ich dann doch da gern darauf hinweisen, dass das zwar das Dominierende in der historischen und auch in der aktuellen Linken ist, dass es aber natürlich immer schon abweichende Stimmen gegeben hat, dass es immer schon dissidente Strömungen innerhalb dieser Linken gegeben hat, die das also etwas anders gesehen haben. Dann würde ich gern drittens ein paar Gedanken zum Zusammenhang von Produktivitätswahn und Antisemitismus präsentieren, wobei die auch weitgehend eher darstellenden als nun umfassenden analytischen Charakter haben werden und im Zusammenhang damit auch ein wenig über das linke Verhältnis zum Staat reden, was, glaube ich, damit etwas zu tun hat, also ein wenig was zum Zusammenhang von Arbeitsfetischismus und Staatsfetischismus sagen. Und als Viertes, wenn da nicht schon alle eingeschlafen sind, werde ich noch einen kleinen theoretischeren Exkurs hinten dran pappen, wo es einfach um die Frage gehen soll, warum es eigentlich so ist, dass Lohnarbeiter als Lohnarbeiter in erster Linie mehr Lohn wollen und nicht den Kommunismus. Das ist in etwa das Programm. Wie gesagt, ihr seht schon, das ist sehr umfassend und es werden sehr viele Punkte angerissen und angeschnitten. Natürlich kann man das nicht nur alles in den günstig zu erwerbenden Büchern nachlesen, sondern wir haben ja nachher noch genügend Zeit zur Diskussion und für Nachfragen, wo man dann schauen kann, wo ihrer oder besser gesagt eurerseits weitergehendes Interesse besteht. Ja, natürlich wisst ihr alle, wenn heute irgendein Politiker oder eine Politikerin sich hinstellen würde und fordern würde, weitet die Arbeitslosigkeit aus, dann könnte er oder sie sofort einpacken. Und weil das so ist, versprechen die natürlich auch, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg, genau das Gegenteil, nämlich Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das, obwohl eigentlich jeder weiß oder zumindest wissen könnte, wenn er nur einmal morgens oder auch abends den Mitmenschen in der U-Bahn oder in sonstigen öffentlichen Nahverkehrsmitteln ins Gesicht geschaut hätte, dass Arbeit krank macht, dass Arbeit schändet, dass Arbeit Mühsal ist und in der Regel auch ziemlich hässlich macht. Einer der Vordenker der Linken, auf den sie sich zumindest namentlich immer wieder bezogen hat, nämlich Karl Marx, der wusste das sehr gut. Und deswegen hat er, der späte Marx, ein Zitat aus dem dritten Band des Kapitals, Marx Engels Werke Band 25, deswegen hat er allen Kritikern gesellschaftlicher Elendsproduktion ins Stammbuch geschrieben, Zitat Marx, das Reich der Freiheit beginnt erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Die sich nun merkwürdigerweise immer wieder auf Marx berufende Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung hat aber die Vernutzung der Arbeitskräfte zum Zwecke der Verwertung des Kapitals zu einer geradezu anbetungswürdigen Selbstverwirklichung geadelt. Das ging dann in etwa so, das proletarische Schaffen an sich sei doch sehr gut und der eigentliche Skandal des Kapitalismus bestünde demnach darin, nicht jedem Menschen einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Ob Sozialdemokraten oder Bolschewisten, ob christliche Soziallehre, ich referiere übermorgen am Kirchentag übrigens, oder faschistischer Produktivitätswahn, ob Leninisten oder Hitler-Fans, sie alle, das sind ja nun Leute, die sehr unterschiedliche, insgesamt sehr unterschiedliche politische Programme vertreten, aber sie alle konnten und können sich für diese elende Parole die Arbeit hoch begeistern. Da gibt es natürlich auch schon ältere und historische Vorbilder, zum Beispiel die Bibel, ja, wo es heißt, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Damals natürlich ist das noch eine Reflexion von ganz anderen Produktivitätsbedingungen, als das dann später der Fall ist, aber trotzdem ist das natürlich in gewisser Weise bereits das Stichwort, was dann gegeben wurde. Auf den Parolenbändern der stalinistischen Arbeitslager wurde das bekanntlich nur sehr geringfügig abgewandelt, ja, also auch da kannte man dieses, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und vor wenigen Jahren hat auch Franz Müntefering, also damals noch der Vorsitzende der SPD, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, mit seinem Ausspruch, nur wer arbeitet, soll auch essen, das Programm seiner Partei, die angeblich ja für die Schwachen und Armen da ist, sehr schön auf den Punkt gebracht. Die Linke liebt also offensichtlich die Arbeit. Anstatt sich, das wäre so die erste dissidente Stimme, die ich da zu Wort kommen lassen möchte, anstatt sich an Paul Lafargue zu erinnern, das war der Schwiegersohn, der nicht besonders gemochte Schwiegersohn von Karl Marx, der nämlich das Recht auf Faulheit hochhielt, soll es also ein Recht auf Arbeit sein, für das beispielsweise morgen, also am 1. Mai, gestritten wird. Wenn die Linke in den letzten Jahren die Rechte in irgendetwas übertreffen wollte, dann in ihrer Hingabe an die menschliche Schinderei. Und ich denke, man wagt sich nicht besonders auf Glatteis, wenn man nun prognostiziert, dass auch am diesjährigen 1. Mai aus den sozialdemokratischen, den sozialistischen, den kommunistischen, wie wir auch immer sich verstehenden Postillen, also und auch egal in welchen Ländern, also ob in Wien auf dem Rathausplatz, wo es jedes Jahr einen sehr traditionalistischen 1. Mai-Aufmarsch gibt, oder vor dem Reichstag in Berlin, und hier in Hamburg wird das ja sehr ähnlich seien. Man wagt sich also da nicht wahnsinnig aufs Glatteis, wenn man prognostiziert, dass auch dort auf diesen Kundgebungen diese Parole "die Arbeit hoch" ziemlich dominieren wird. Das ist eine Parole, die ganz in der Tradition von einem anderen, wie ich finde, sehr elenden Aufruf steht, nämlich Georg Büchners "Friede den Hütten, Krieg den Palästen". Das ist ein Aufruf, der in seiner Entstehungszeit, also 1834, wahrscheinlich noch eine gewisse Berechtigung hatte. Mittlerweile aber, als Motto unzähliger linker Kampagnen, ist er geradezu zu einer Sklavenparole mutiert. Ginge es nämlich um das gute Leben für alle, und darum sollte es ja eigentlich gehen, dann hätte dieses "Friede den Hütten, Krieg den Palästen" schon längst durch eine Kriegserklärung an die Hütten und die Forderung "Paläste für alle" abgelöst werden müssen. Anstatt aber die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum einzufordern, wird gegen den Reichtum selbst mobil gemacht. Und auch das hat wiederum eine lange Tradition. Schon sehr früh wurde nämlich die gleichmäßige Verteilung des Elends, nicht also seine Abschaffung, Ziel der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Die Vordenker der Sozialdemokratie, und zwar insbesondere der Deutschen, fürchteten wohl nur eines noch mehr als den Vorwurf des nationalen Nihilismus, nämlich als Verächter der Arbeit ins Visier des politischen Gegners zu geraten. Weil das so ist, hat jemand wie August Bebel, also einer der zentralen Vordenker, der wichtigsten Führer der deutschen Sozialdemokratie, schon Ende des 19. Jahrhunderts verkündet, Zitat: "Die alberne Behauptung, die Sozialisten wollten die Arbeit abschaffen, ist ein Widersinn sondergleichen. Nichtarbeiter, Faulenzer gibt es nur in der bürgerlichen Welt." Doch wenn ich nun eben gesagt habe, die Linke liebt die Arbeit, mag der eine oder die andere sich vielleicht denken, das ist doch eine fiese Verallgemeinerung, und ein Stück weit stimmt das auch. Ich habe ja einleitend schon gesagt, dass es natürlich immer diese dissidenten Strömungen gab, die aber eben in aller Regel eine Minderheit, eine verschwindend kleine Minderheit geblieben sind. Deswegen ich denke, dass diese Verallgemeinerung eben bei Weitem nicht fies ist, sondern leider sehr zutreffend ist. Es gab aber diese dissidenten Strömungen, diese abweichenden Meinungen, die diese Lobhudelei auf das Schuften und Rackern, das Malochen und, wie man in Österreich sagen würde, Hackeln nicht mitmachen wollten. Dazu gehörte zum Beispiel der bereits erwähnte Karl Marx, aber nicht erst der späte Karl Marx, also der Autor des Kapitals, sondern Marx hat schon als sehr junger Mann konstatiert, Zitat: "Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Die Fremdheit, so Marx weiter, der Arbeit trete darin rein hervor, dass, sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest geflohen wird." Das ist bereits aus den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, also bereits aus dem Jahr 1844. Auch da würde man sich wieder denken, na, hätte sich die Linke das mal irgendwie als Vorbild genommen. Er konstatiert also, dass die Arbeit wie die Pest geflohen wird, sobald es keinen Zwang gibt. Und das ist heute bekanntlich ganz anders. Auch dafür nur ein aktuelles Beispiel. Wenn Gewerkschaften, zumindest innerhalb des schlechten Bestehenden, heute einmal sich als partiell vernünftig erweisen und beispielsweise so wie letztes Jahr der Schweizer Gewerkschaftsbund ein Volksbegehren, also ihr wisst, in der Schweiz gibt es viel mehr so direktdemokratische Elemente, da kann man auch sowas wie eine Arbeitszeitverkürzung einfach zu einer Volksabstimmung zuführen, und wenn die halt eine Mehrheit kriegen würde, würde das auch durchgehen. Die haben eine Volksabstimmung darüber initiiert, ob der Jahresurlaub nicht von 4 auf 6 Wochen ausgedehnt werden sollte. Und ich tippe mal, wenn wir die Umfrage jetzt in dem Raum machen, die meisten Leute würden doch dafür stimmen. Das war aber tatsächlich nicht so in der Schweiz, sondern es gab eine überwiegende Mehrheit für eine Ablehnung dieser Ausweitung des Jahresurlaubes, nämlich 66,5% der Eidgenossen haben gegen die Ausdehnung dieses gesetzlichen Mindesturlaubs von 4 auf 6 Wochen gestimmt. Aber zurück zu den dissidenten Strömungen. Der schon erwähnte Schwiegersohn von Marx, also Paul Lafargue, der übrigens auch keineswegs zufällig gleichzeitig ein scharfer und früher Kritiker des Nationalismus in der sich herausbildenden Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung war, der schrieb eine Widerlegung des Rechts auf Arbeit, so heißt der Untertitel von seinem Büchlein Das Recht auf Faulheit, eine Widerlegung des Rechts auf Arbeit, für das nichtsdestotrotz ziemlich sicher auf jedem ersten Maiaufmarsch morgen gestritten wird. Friedrich Nietzsche, um mal jemand, der nun nicht so unmittelbar aus dieser linken, marxischen, sozialistischen Tradition kommt, herbeizuzitieren. Friedrich Nietzsche diagnostizierte als Beobachter der brutalen Durchsetzung der Fabriksarbeit im 19. Jahrhundert. Also das war ja nichts, wo die Leute mit wehenden Fahnen in die Fabriken gerannt sind, sondern das war mit brachialen Zwangsmaßnahmen, insbesondere seitens des Staates verbunden, wo die Leute mussten quasi in die Fabriken hineingeprügelt werden erstmal. Ja? Und die Leute fanden das überhaupt nicht selbstverständlich, dass sie sich diesem Arbeitsterror in den Fabriken aussetzen. Als Beobachter dieser brutalen Durchsetzung beobachtete Nietzsche in seinem Aphorismus die Lobredner der Arbeit, das, Zitat Nietzsche, eine solche Arbeit die beste Polizei sei, und das meint er überhaupt nicht affirmativ, sondern sehr kritisch, weil, da sie jedem im Zaume hält und die Entwicklung der Vernunft, der Begehrlichkeit, des Unabhängigkeitsgelüstes kräftig zu hindern versteht. Soweit Nietzsche. Während Michael Bakunin, und da ich habe den Vortrag schon öfters in einer ähnlichen Art und Weise gehalten, da freuen sich mal alle Anarchisten und denken sich, jetzt kommt endlich mal ein Arbeitskritiker. Nein. Während Michael Bakunin, also der Vordenker des Anarchismus, die Arbeit zur, Zitat, Grundlage der Menschenwürde erklärte, beharrte jemand wie Moses Hess, also ein leider relativ in Vergessenheit geratener Freund von Karl Marx, der zugleich übrigens ein ganz früher und wichtiger Theoretiker des Zionismus war. Der hat als sogenannter roter Rabbi vor allem die späteren linkssozialistischen Strömungen innerhalb des Zionismus ganz maßgeblich geprägt. Und wenn jemand nach Israel kommt, gibt es überhaupt keine Stadt, wo es nicht eine Moses-Hess-Straße gibt. Ne? Aber hierzulande ist er leider sehr in Vergessenheit geraten. Während also Bakunin das, die Arbeit zur Grundlage der Menschenwürde erklärte, beharrte Hess ganz nachdrücklich auf der Unterscheidung zwischen, wie er das nannte, einer freien Tätigkeit und der gezwungenen Arbeit. Während die Stalinisten später den Produktivitätswahn auf seine wirklich massenmörderische Spitze trieben, ich erinnere an das System der stalinistischen Arbeitslager, hatte der russische Avantgardist Kasimir Maljewitsch, den viele von euch wahrscheinlich vor allem wegen seinen Bildern kennen werden, schon 1921 in seiner ebenfalls in Vergessenheit geratenen Schrift die Faulheit als tatsächliche Wahrheit der Menschheit erklärt. Die Arbeit muss verflucht werden, wie es auch die Legenden vom Paradies überliefern. Die Faulheit aber soll das sein, wonach der Mensch zu streben hat. Es ginge doch nicht an, so Maljewitsch, dass sich nur die Besitzenden von der Arbeit emanzipieren. Vielmehr sollte sich, wie er schreibt, die ganze Menschheit von ihr befreien. Im 20. Jahrhundert, um diesen kleinen stichwortartigen Überblick über so dissidente Strömungen noch etwas zu komplettieren, im 20. Jahrhundert waren es dann vor allem Autoren der kritischen Theorie, die sich gegen die Anbetung der Arbeit, die es eben sowohl in der sozialdemokratischen als auch in der sich als linksradikal, als marxistisch begreifenden Linken ziemlich weitgehend gegeben hat, gewendet haben. Auch da nur ein Beispiel, Theodor W. Adorno kritisiert in seiner Minima Moralia, also in dieser Aphorismensammlung, wo quasi die ganze adornische Philosophie und Gesellschaftskritik in sehr kleinen, scheinbar alltäglichen Beobachtungen nochmal sehr konzentriert zusammengefasst wird. In dieser Minima Moralia kritisiert er ein Ideal menschlichen Verhaltens, das, so schreibt er dort, am Modell der Produktion als Selbstzweck gebildet ist. Und er wendet sich gegen das Wunschbild des ungehemmten, kraftstrotzenden, schöpferischen Menschen. Jene die Gesellschaft durchziehende Vorstellung vom, wie er weiter schreibt, fessellosen Tun, dem ununterbrochenen Zeugen, der pausbäckigen Unersättlichkeit, all das war ihm ein Greuel, also etwas, was man kritisieren muss. Er fürchtete nicht das Erschlaffen der Menschheit im Wohlleben, wie er weiter schreibt, sondern die blinde Wut des Machens. Ich werde nachher nochmal auf diese Minima Moralia zurückkommen, weil es da noch eine ganz berühmte Stelle zur Arbeitskritik gibt. Thank you. Nun gab es aber nicht nur diese philosophisch-theoretisch-intellektuelle Kritik an dem arbeitsfetischistischen Mainstream innerhalb der Linken, sondern oft genug war es historisch ja durchaus auch so, dass die Arbeiterinnen und Arbeiterinnen den in aller Regel ja produktivistischen Vordenkern der Arbeiterbewegung mit ihrem Ideal des schaffenden Sozialisten, dass die, also die realen Arbeiter und Arbeiterinnen dem schlicht und einfach die Gefolgschaft verweigert haben. Auch dazu nur ein paar Beispiele. Im Spanischen Bürgerkrieg beispielsweise. Die spanischen Proletarier haben in den 30er Jahren in ihrer sehr selbstbewussten Verweigerungshaltung sich nicht nur gegen die sozialistischen und moskauhörigen Kommunisten gewendet, sondern durchaus auch gegen CNT-Funktionäre. Auch das wollen Anarchisten oft nicht hören, weil sie natürlich ein sehr idealisiertes Bild von diesen anarchistischen gewerkschaftlichen Organisationen haben. Diese spanischen Proletarier haben auch den Gewerkschaftsfunktionären der CNT ihre Gefolgschaft verweigert und die geradezu zur Verzweiflung gebracht, denn in ihren Aufrufen zur Arbeitsdisziplin standen diese anarchistischen Funktionäre ihren autoritär-sozialistischen, kommunistischen Konkurrenten eigentlich in nichts nach. Es war beispielsweise die CNT, die im revolutionären Barcelona die Akkordarbeit wieder eingeführt hat. Natürlich muss man in solchen Situationen immer mit Bedenken, naja, das war auch in einer Situation, wo man gleichzeitig noch einen Abwehrkampf gegen die militärisch überlegenen Faschisten führen musste und so. Aber trotzdem ist es zumindest bemerkenswert, dass eine Organisation, die gemeinhin sich als sehr unterscheidend von diesem autoritären arbeitsfetischistischen Mainstream der Linken geltend und angesehene Organisation, in dem Punkt gar nicht sich so wahnsinnig unterschieden hat. Die von dem französischen Situationisten um Guy Debord aufgegriffene Parole Ne travaillez jamais, also arbeitet niemals, die stammte nicht aus dem studentischen Milieu der 68er-Bewegung, wie sozialistische und kommunistische Gewerkschaftsfunktionäre natürlich sofort behauptet haben, also als das in den 60er Jahren in Paris an jeder zweiten Wand irgendwie auftauchte, dieses Ne travaillez jamais, haben die natürlich gleich gesagt, ja, das sind so kleinbürgerliche Intellektuelle von der Universität, die sich so einen Quatsch ausdenken, unsere klassenbewussten Proletarier machen das natürlich nicht. Das war aber Quatsch, das war einfach falsch. Diese Parole war in den 60er und 70er Jahren geradezu ein geflügeltes Wort, insbesondere in den subproletarischen Vierteln der französischen Hauptstadt. Und diese Parole steht ebenfalls ganz klar in einer Tradition, nämlich in der Tradition jener Pariser Arbeiter und Arbeiterinnen, die in der linken Volksfrontregierung in den 30er Jahren nun keine Chance zur schwunghaften Steigerung der Produktivität sahen, wie so die meisten Funktionäre dieser Volksfrontregierung, sondern erstmal ganz einfach eine Möglichkeit, erstmals in ihrem Leben bezahlten Urlaub zu machen und zum Beispiel an die Atlantikküste zu fahren. Das ist in gewisser Weise der Beginn des Massentourismus in Frankreich gewesen. Und es gibt viele Chronisten, die auch sagen, die französischen Kommunisten und Sozialisten haben eigentlich in erster Linie den Massenkonsum vorangebracht, sehr viel weniger die Revolution. Zu den wichtigsten, die schon sehr früh über den Arbeitsfetischismus auch und gerade der Linken gespottet haben, völlig zu Recht gespottet haben, gehörte Oscar Wilde, der 1891 bereits in seiner Schrift Der Sozialismus und die Seele des Menschen schrieb: Heutzutage wird sehr viel Unsinn über die Würde der körperlichen Arbeit geschrieben. An der körperlichen Arbeit ist ganz und gar nichts notwendig Würdevolles. Es ist geistig und moralisch genommen schimpflich für den Menschen, irgendwas zu tun, was ihm keine Freude macht. Und viele Formen der Arbeit sind ganz freudlose Beschäftigungen. Soweit Oscar Wilde. Hätte sich die Linke nun in den letzten 100 Jahren mehr an Wildes vorzüglicher und wirklich leider viel zu unbekannter Schrift orientiert, also Der Sozialismus und die Seele des Menschen, die man auch ansonsten sehr empfehlen kann, da wird so eine Idee eines, man könnte sagen, individualistisch orientierten Sozialismus, der gleichzeitig sehr stark auch auf sowas wie ästhetische Erfahrung rekurriert und damit gewisse Gedanken von Adorno eigentlich, würde ich fast sagen, vorwegnimmt. Also eine sehr empfehlenswerte Schrift. Hätte sich die Linke eher an der orientiert, anstatt den Arbeitsfetischismus ihrer zumeist ja auch noch moralinsauren Vordenker aufzusaugen, dann hätte sie gewusst, dass Arbeit den Menschen in aller Regel nicht erfüllt, sondern fertig macht. Sie würde dann nicht beklagen, dass der Gesellschaft die Arbeit ausgeht, was man heute ja als Klage nicht nur in der Linken hört, sondern in allen möglichen politischen Richtungen. Sie würde also nicht beklagen, dass der Gesellschaft die Arbeit ausgeht, sondern sie würde skandalisieren, dass in der bestehenden Gesellschaft solch eine ja nur wirklich ausgesprochen begrüßenswerte Entwicklung, ist doch großartig, wenn die Arbeit ausgeht, dass das zu keiner Befreiung führt. Man fragt sich angesichts dieser Entwicklung, was ist das eigentlich für eine Welt, in welcher der technische Fortschritt systematisch neues Elend verursacht, anstatt also der Befreiung der Menschheit dienlich zu sein. Und man fragt sich weiter auch, was sind das eigentlich für Menschen, die angesichts der Einrichtung dieser Welt nicht mit aller Leidenschaft für jenes ganz andere streiten, dass es den Individuen ermöglichen müsste, sich in so Dingen wie Ausschweifung und Genuss, in geistiger und körperlicher Hingabe, in Kunst und in intellektueller Selbstreflexion, als sowas wie ein Gattungswesen, um einen anderen Begriff vom frühen Marx noch zu nehmen, überhaupt erst zu konstituieren. Es ginge also darum, sich die Welt im wie auch immer widersprüchlichen Einklang mit den Mitmenschen und natürlich mit einer größtmöglichen Bequemlichkeit anzueignen. Und das hieße unter anderem, um da keine irgendwie liberal gearteten Missverständnisse aufkommen zu lassen, Transformation des Privateigentums an Produktionsmitteln hin zur gesellschaftlichen Verfügung zum Zwecke der Verwirklichung von Freiheit. Und dieser Zusatz zum Zwecke der Verwirklichung von Freiheit ist mir dabei ausgesprochen wichtig. Das heißt nämlich nicht Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln aus Hass auf die Reichen oder gar aus Hass auf dem Reichtum. Ich kenne einige von euch, diese schrecklichen Parolen, die eine Zeit lang in SO36 in Kreuzberg irgendwie aufgetaucht sind. Kein Reichtum in Kreuzberg. Also nicht Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln aus Hass auf die Reichen oder gar aus Hass auf den Reichtum, sondern aufgrund der Beschränkungen der menschlichen Entfaltung, die solche Formen von Eigentum zwangsläufig mit sich bringen und ja selbst noch dem Besitzenden auferlegen. Es ginge also um eine von Ausbeutung und Herrschaft befreite Gesellschaft, nicht zum Zwecke der Konstitution repressiver Kollektive oder gar einer Rückkehr zu irgendeiner vermeintlich natürlichen vorzivilisatorischen Lebensweise, sondern zur Befreiung der Individuen aus jenen gesellschaftlichen Zwängen, die angesichts des gesellschaftlichen Reichtums heute schon lange vollkommen anachronistisch sind, überholt sind. Ja, man kann sagen, der Kapitalismus ist eigentlich mehr State of the Art. Wenn man sowas sagt, wenn man sowas fordert, wenn man sowas nochmal festhält, dass es darum ja eigentlich nach wie vor gehen müsste und gehen sollte, dann werden viele von euch und Ihnen natürlich den Einwand kennen, Abschaffung von Ausbeutung und Herrschaft, Aufhebung des Privateigentums, wie soll denn das gehen, widerspricht das nicht der menschlichen Natur? Oder auch, entspricht dieses Arbeitsregiment, mit dem wir heute konfrontiert sind, nicht dem Wesen des Menschen? Und ich denke, die passende Antwort auf solche ja wirklich geschichtsvergessenen Abwehrreaktionen hatte ebenfalls bereits der Dandy und Gentleman Oscar Wilde parat, nämlich als er auf genau solche Einwände, die es also Ende des 19. Jahrhunderts offensichtlich auch schon gab, antwortete, also wo die Leute immer mit dem Wesen des Menschen plötzlich herumwedeln. Das Einzige, sagt Wilde, was man von der Natur des Menschen wirklich weiß, ist, dass sie sich beständig ändert. Und das knüpft in gewisser Weise, auch wenn Wilde sich da jetzt nicht explizit auf Marx bezieht, aber es knüpft natürlich an diesen marxischen Gedanken an, dass der Mensch ein Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Ja? Was ebenfalls in die Richtung zählt, dass es nicht so etwas wie ein völlig überhistorisches, menschliches, seelisches Wesen gibt, was irgendwie verhindern würde, dass gewisse Formen von Vergesellschaftungen per se ausgeschlossen sein und nicht funktionieren können. Doch statt nun also für die Bedingungen der Möglichkeit individueller Freiheit und gesellschaftlicher Autonomie zu streiten, also für eine Art produktiven Müßiggang, der übrigens das Gegenteil von auf die Dauer ja nur Langeweile verströmenden Nichtstun wäre, da werde ich ganz am Schluss vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, statt das zu machen, sucht man nun also in der Schinderei der Arbeit Erfüllung und noch schlimmer, findet sie womöglich auch noch. Und das ist nun keineswegs nur etwas, was man nur bei der Linken findet, sondern diese Lobpreisung der Arbeit ist ja wirklich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, wie ihr auch in eurem Ankündigungstext, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, nochmal herausgestrichen habt, wo man alle möglichen Beispiele findet. Auch da will ich noch ein paar Beispiele zumindest anführen, damit das nicht nur so klingt, als wenn man da, wenn auch sehr begründet, auf der Linken rumhackt. Papst Ratzinger zum Beispiel verkündete, die Arbeit trage dazu bei, Zitat, ehemaliger Papst, Gott und den anderen näher zu sein. Bei der NPD firmiert Arbeit noch vor Familie und Vaterland, was für Nazis bekanntlich einiges heißt. Und beim Nazi-Versand eures Vertrauens könnt ihr heute sogenannte Teehemden bestellen mit der Aufschrift Arbeit adelt. also dem alten Slogan des Reichsarbeitsdienstes. Und die Freiheitlichen in Österreich, also die FPÖ, damals noch unter dem mittlerweile nicht mehr unter uns weilenden Jörg Haider, forderte Hackeln statt Packeln. Keine Ahnung, ob man das hier versteht. Und linke Gruppen drohen ihren Gegnern in ihren wirklich völlig abgehalfterten Demoparolen allen Ernstes Dinge an, wie sie in die Produktion zu schicken. Ein bekanntes Beispiel aus der Populärkultur für ebenso arbeitsfetischistische wie ressentimenthafte Vorstellungen ist die Verfilmung von George Orwells Animal Farm. Ich versuche das immer an solchen Beispielen, komme nachher noch mit einem anderen Film, der noch viel bekannter ist, weil ich davon ausgehe, dass die meisten Leute diesen Film kennen, schlicht und einfach, weil, soweit ich das mitbekomme, es in Deutschland immer noch so ist, dass Pädagogen jeden Alters bis heute versuchen, den ihnen Ausgelieferten anhand von solchen Filmen irgendwie kritisches Bewusstsein einzutrichtern. Dieser ja sehr berühmte Zeichentrickfilm von John Hallis in Joy Bachelor ignoriert aber in seiner Stalinismuskritik, um die es da eigentlich geht und die ja auch sehr gut ist und sehr lobenswert ist, er ignoriert in seiner Stalinismuskritik nicht nur den Stellenwert in den realsozialistischen Gesellschaften, was sehr auffällig ist, weil dieser Film in den 50er Jahren gedreht wurde, wie zum Beispiel in Moskau gerade die sogenannten Ärzteprozesse abgehalten wurden, also eine wüste, üble und ganz offene antisemitische Kampagne. Er ignoriert also nicht nur den Stellenwert des Antisemitismus in den realsozialistischen Gesellschaften, ein Antisemitismus, der eines der Resultate von Produktivitätsideal, von Arbeitsethos und von so einer sogenannten proletarischen Moral war, die sich natürlich stets gegen sie torpedierende, irgendwie zersetzende Kräfte zur Wehr setzen musste, sondern Animal Farm bleibt, also diese Verfilmung von Animal Farm bleibt, über weite Strecken selbst einer Denkart verhaftet, die nie und nimmer etwas zu einer Emanzipation oder auch nur Aufklärung wird beitragen können. Warum? Es wird dort nämlich nicht einfach nur Herrschaft kritisiert, sondern es wird die Herrschaft der dekadenten, in Luxus schwelgenden, auch noch trinkenden, also alkoholtrinkenden Führungselite, die wird kritisiert und zwar im Namen des ehrlich arbeitenden, sich natürlich in Abstinenz übenden Volkes wird diese Führungselite attackiert. Und unterschwellig richtet sich so die Kritik gegen Luxus und Reichtum selbst, gegen Luxus und Reichtum, die aber doch das ganze Ziel jeder ernsthaften emanzipativen Bestrebung sein müssten. Man stößt sich, und das ist durchaus eine Parallele zu den heutigen Bewegungen der Sozialneider, man stößt sich nicht daran, dass nicht alle gemeinsam am Reichtum, Luxus, Genuss partizipieren können, sondern daran, dass es nicht allen gleich schlecht geht. Und bei solch einer Denkfigur, welche also die stalinistische Vergötterung der schaffenden Arbeit selbst noch in die Kritik am Stalinismus integriert und also übernimmt, da ist es überhaupt kein Wunder, dass auch antisemitische Stereotypen in der Verfilmung von Animal Farm nicht fehlen dürfen. Ich weiß nicht, wie präsent ihr diesen Film habt, den kann man sich im Internet jederzeit nochmal angucken. Man denke nur an die Figur des Bempel, ein völlig auf das Geld fixierter, sich nicht um die Allgemeinheit scherender Händler, der mit einer schlafwanderischen Sicherheit, mit einer Physiognomie ausgestattet wurde, wie Antisemiten sie für Juden reserviert haben. Und dass das so ist, ist nun keineswegs zufällig. Ich habe gesagt, ich werde auch nicht groß analytisch, aber zumindest illustratorisch ein bisschen was zum Zusammenhang von Antisemitismus und Produktivitätswahn sagen. Die fanatischen Lobpreiser der Arbeit waren nämlich in aller Regel schon immer zugleich die schlimmsten Antisemiten. Beispielsweise Martin Luther, wie gesagt, in 2 Tagen bin ich am Kirchentag. Martin Luther, also dem Protagonisten des protestantischen Arbeitsethos, der zugleich eben der Autor des Pamphlets von den Juden und ihren Lügen ist. Um das nur mal kurz zu illustrieren, wie das bei jemandem wie Martin Luther klingt, weil ich weiß nicht, ob das hier so die Runde wäre, aber ich habe das auch schon mal bei Katharina König in der evangelischen Gemeinde in Jena gehalten, im Vortrag. Da fragen natürlich immer alle gleich Leute, das stimmt doch nicht, das hat er doch nie gesagt, der Luther. Deswegen habe ich mir jetzt Zitate rausgeschrieben. Ne? Luther hat wirklich also wüste Vertreibungsfantasien gegenüber Juden und Jüdinnen gehabt, die letzten Endes eigentlich zuletzt hat das Michael Brumlik in einem Konkretverlag erschienenen Buch nochmal sehr deutlich herausgearbeitet, die letzten Endes wirklich auf Vernichtung zielen, diese Vertreibungsfantasien. Und bei Luther klingt das dann eben zum Beispiel so, also wenn es um diesen Hass auf die quasi jüdische Nichtarbeit geht, Zitat Luther, dass man den jungen, starken Juden und Jüdinnen in die Hand gebe, Flegel, Axt, Karst, Spaten, Rock, Rocken, keine Ahnung, was das ist, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiße der Nasen. Ja, Zitat Luther. Aber es gibt haufenweise andere Beispiele, zum Beispiel der industrielle Henry Ford, also den Autor des Machwerks Der internationale Jude, was von den Nazis in sehr großen Auflagen dann auch in Deutschland verbreitet wurde, für den es, Zitat Henry Ford, nichts Abscheulicheres gab als ein müßiges Leben. Oder Ernst Jünger. Ernst Jünger ließ Arbeit und Freiheit in eins fallen. Ja, wenn er versucht hat zu begründen, was Freiheit eigentlich ist, ja, kommt er genau auf das Gegenteil von dem, was es eigentlich wäre, nämlich auf Arbeit. Und proklamiert ein, das ist ein Zitat von Jünger, ein für den Verzicht gerüstetes Glück. Womit er sich, denke ich, auch in diesem Punkt als ein veritabler Vordenker des nationalsozialistischen Opfer- und Arbeitskultes erwies. Und diesen Opfer- und Arbeitskult des Nationalsozialismus, brachte natürlich niemand besser auf den Punkt als der Führer der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Hitler hat bereits in Mein Kampf proklamiert, ich zitiere, den Sieg, also er hat den Sieg des Gedankens der schaffenden Arbeit proklamiert, der schaffenden Arbeit, die, so Hitler, selbst ewig antisemitisch war und antisemitisch sein wird. Wie ernst er das gemeint hat, konnte man bekanntlich später über den Toren der nationalsozialistischen Vernichtungslager nachlesen. Keineswegs nur im deutschsprachigen Raum, dort aber eben besonders ausgeprägt, existiert eine sehr lange Tradition der Entgegensetzung von vermeintlich jüdischer Nichtarbeit, wie das dann oft genannt wurde, und den nationalen Arbeitstugenden. Also in Deutschland im 19. Jahrhundert waren die Stichwortgeber für sowas Adolf Stöcker oder insbesondere Gustav Freytag, der das wahrscheinlich erfolgreichste Buch im 19. Jahrhundert überhaupt geschrieben hat und da genau solche Ideen postuliert hat, verbreitet hat. Im völkischen Staat des Nationalsozialismus bekommt die Arbeit dann zentrale Bedeutung. Was die staatszentrierte und kollektivistische Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung bereits vorgezeichnet hatte, also vor allem in den 20er, Anfang der 30er Jahre, das wird bei den Nazis zur Vollendung gebracht. Die Arbeit wird nun endgültig als Dienst an der Gemeinschaft und als Opfer für die Allgemeinheit inszeniert. Und das hat natürlich Folgen für die Entwicklung in den Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus. Es gibt ja 1945 bekanntlich nicht einfach irgendwie eine Stunde Null und dann wird alles zurückgesetzt auf die Zeit vor 1933, sondern das handelt sich um postnationalsozialistische Gesellschaften, die auch in sehr vielen anderen Bereichen eben zentrale Elemente des Faschismus und Nationalsozialismus natürlich in modifizierter Form in sich aufgenommen haben und fortführen. Und das hat natürlich auch diesbezüglich Folgen für die Entwicklung in den Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus, die sich deswegen auch nicht zufällig in diesem Punkt durchaus von den liberal-kapitalistischen Gesellschaften angelsächsischer Prägung durchaus unterscheiden. In aller Kürze bringt diesen Unterschied mein Kollege Gerhard Scheidt auf den Punkt, und ich habe noch gar keine Bücherwerbung gemacht, zumindest nicht explizit. In diesem Band, nämlich Postnazismus Revisited, das Nachleben des Nationalsozialismus des 21. Jahrhunderts, gibt es einen sehr ausführlichen Beitrag, unter anderem auch von Gerhard Scheidt drin, 15 statt 18 Euro. Gerhard Scheidt schreibt dort über diesen Unterschied im Prinzip im einen Satz. Wenn in Amerika von Pursuit of Happiness gesprochen wird, heißt es in Deutschland immer nur, Arbeit macht frei. Nachdem die großdeutschen Proletarier zu Soldaten der Arbeit geworden sind, wie das im Nationalsozialismus ja tatsächlich hieß, vielleicht kennt ihr diese Bilder vom Reichsarbeitsdienst, wo die Leute dann so mit geschulterten Spaten, als wenn das ein Gewehr sei, aufmarschieren und so etwas. Also sie werden tatsächlich Soldaten der Arbeit. Das ist nicht nur irgendwie ein ideologischer Überbau oder so, sondern das ist tatsächlich Realität. Nachdem die großdeutschen Proletarier also zu Soldaten der Arbeit mutiert waren und sich weitestgehend in die Volksgemeinschaft, und das heißt natürlich immer auch in das Vernichtungswerk, integriert hatten, machte man sich nach 1945 daran, die Resultate des Nationalsozialismus in der demokratisierten Volksgemeinschaft sozialpartnerschaftlich zu verwalten und zu genießen. War vor der faschistischen Versöhnung von Kapital und Arbeit, also in der durchgesetzten deutschen Volksgemeinschaft, die natürlich gerade in der Vernichtung, sowohl im Vernichtungskrieg an der Ostfront als auch in der Shoah, eigentlich überhaupt erst zu sich kommt, war also vor dieser Versöhnung von Kapital und Arbeit der proletarische Arbeitskult noch auf die Überhöhung und Verklärung der Schufterei als Mittel zum Lebensunterhalt gerichtet, was natürlich bereits auch schon kritikwürdig war, aber eben doch noch was anderes ist. gerät nun also das Sinnstiftende und Disziplinierende der Arbeit selbst zum zentralen Grund des Arbeitsfetischismus. Und daran ändert dann auch, ich mache da jetzt einen großen zeitlichen Sprung, etwas mehr in die Jetztzeit, daran ändert dann auch eine vermeintlich in Anführungszeichen neoliberale Flexibilisierung der Arbeitswelt nichts mehr, wie sie nun in den letzten Jahrzehnten zu beobachten ist. Ich denke sogar ganz im Gegenteil, diese Flexibilisierung, die herrscht, die zuvor von Staatswegen und gemeinschaftlich organisierte Verpflichtung zur Produktivität nun auch noch jedem Individuum als, wie das dann immer heißt, Eigenverantwortung auf. Und das heißt, dass diese ganzen neuen Formen von Mitbestimmung, diese viel gelobten flachen Hierarchien, wie man das seit ungefähr 20 Jahren kennt, dass durch die der Produktivitätswahn eigentlich nur im schlechten Sinne quasi demokratisiert und individualisiert wird, aber eben keineswegs in Frage gestellt wird. Until hell, freeze yourself up. Und schlechte Individualisierung, die macht sich dann selbst noch in gewissen Ausprägungen der Kritik an der Arbeitssehnsucht bemerkbar. Auch da nur ein Beispiel. Wenn sich Menschen zum Beispiel in weitgehender Absehung von den gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen jenseits der Erwerbsarbeit einfach als glückliche Arbeitslose titulieren, wie vor einigen Jahren eine von Berlin ausgehende Initiative, die aber weit über die Landesgrenzen hinaus auch im Allgemeinen, im Mainstream-Feuilleton sehr große Beachtung gefunden hat und die in vielen Punkten auch ganz sympathische Sachen geschrieben hat. So sympathisch aber deren Kritik an den vorherrschenden Vorstellungen von Produktivität und Arbeit sein mag, so problematisch ist doch beispielsweise ihre Preisung, und das machen sie in ihren Texten, die man sehr leicht im Internet nachlesen kann, von den Glücknis, gibt es Manifest der glücklichen Arbeitslosen und solche Sachen, so problematisch ist beispielsweise ihre Preisung afrikanischer Großfamilien als alternativer Form der Reproduktion oder auch ihr Lob einer vermeintlichen, ich zitiere aus einem dieser Texte der glücklichen Arbeitslosen, das Lob einer vermeintlichen sozialen Überlegenheit des armen Südens. Der schlechten Individualisierung wird hier wiederum mit einem falschen und rückwärtsgewandten Kollektivismus begegnet. Doch nicht ein vormodernes Stammesbewusstsein, in dem übrigens ja auch sowas wie Arbeits- und Freizeit noch gar nicht wirklich getrennt ist, noch nicht wirklich geschieden ist, nicht so ein vormodernes Stammesbewusstsein kann das Ziel sein. Es geht doch vielmehr um einen gesellschaftlich selbstreflexiven Müßiggang, der nicht hinter die Errungenschaften der Moderne zurückfällt, also wie zum Beispiel die Herauslösung aus in der Regel ja sehr repressiven Familienstrukturen und die Möglichkeit zur freiwilligen Vereinzelung. Also hinter solche Dinge kann man ja nicht zurückfallen und dann plötzlich irgendwie die afrikanische Großfamilie loben oder halt die soziale Überlegenheit des armen Südens. Kurz gesagt, solange das Glück des Menschen an den Nachweis seiner Verwertbarkeit gebunden bleibt, kann man kein glücklicher Arbeitsloser werden. Und die wie auch immer kritikwürdige bürgerliche und das heißt immer auch urbanistische, großstädtisch geprägte Gesellschaft ist doch allemal besser als diese Blutsurenge, wie Marx das einmal sehr treffend genannt hat, oder auch die, ebenfalls ein schönes Marx-Zitat, was man eben im Zusammenhang immer bringen kann, diese Idiotie des Landlebens. Der Mainstream der Linken, der nun aber von Marx natürlich eigentlich überhaupt nichts wissen wollte, polemisierte immer schon gegen die schmarotzenden Müßiggänger und wünschte sich allen Ernstes Arbeiter- und Bauernstaaten, anstatt die Menschen endlich vom elenden Dasein als Arbeiter und erst recht als Bauern zu befreien. Der Arbeitsfanatismus von links bis rechts sieht nun die ehrliche Arbeit um ihren gerechten Lohn betrogen, sei es durch die Zinsknechtschaft, wie es bei den Nazis ganz explizit hieß und heute übrigens bei vielen Islamisten ebenfalls ganz explizit heißt, sei es durch die Zinsknechtschaft oder durch die ja nun keineswegs nur von der Antiglobalisierungsbewegung so inbrünstig gehassten sogenannten Spekulanten. Die Agitation geht also gegen die da oben, gegen die Bonzen und Parasiten, die lieber konspirieren, als durch anständige Arbeit etwas zum Volkswohlstand beizutragen. Dieser Hass auf das unterstellte oder auch tatsächliche arbeitslose Einkommen ist nun aber nicht nur eine falsche, sondern angesichts seiner Ressentimenthaftigkeit und seiner Verherrlichung des Staates eine, wie ich denke, äußerst gefährliche Antwort auf gesellschaftliche Krisenerscheinungen und auf ungleiche Reichtumsverteilung. Das zynische Achselzucken des Liberalismus allerdings, um auch da wieder keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, der angesichts der schlechten Einrichtung der Welt erklärt, die Menschen seien nun einmal so, also auch der argumentiert ja gerne mit dem Wesen des Menschen und so etwas, und der übrigens auch über seine eigenen Konstitutionsbedingungen ja gar nichts wissen will, dieser Liberalismus ist in aller Regel auch nicht viel besser als das linke Geraunze. Gegen liberale Konkurrenzverherrlichung und linken Staatsfetischismus ginge es um eine Kritik der Arbeit, die weder mit dem traditionellen Marxismus noch mit alternativen Verzichtsideologien etwas zu tun hat. Solch einer Kritik geht es nicht um eine gleichmäßige Verteilung des Elends, sondern um seine globale Abschaffung. Sie will nicht Konsumverzicht, also es gibt ja dann so Ansätze wie früher war das zum Beispiel die sich selbst feministisch verstehende Subsistenzproduktion, was so Leute wie Maria Mies oder Veronika Bernold-Thompson, keine Ahnung, ob die heute überhaupt noch eine Rolle spielen, in Österreich leider ja, proklamiert haben, die genau gesagt haben, also die eine relativ oberflächliche Kritik an der Gesellschaft formulieren und dann irgendwie sagen, ja, man muss seine Tomaten halt selber am Balkon züchten und dann wird irgendwie alles besser. So eine Kritik will also nicht Konsumverzicht, sondern, um es möglichst plakativ zu sagen, Luxus für alle. Solch eine Kritik skandalisiert, dass Reichtum und Genuss den meisten Menschen heute vorenthalten werden, obwohl das, wie gesagt, angesichts der entwickelten sowohl menschlichen als auch gesellschaftlichen Fähigkeiten schlicht und einfach nicht notwendig wäre. Für diese Vorenthaltung bedarf es aber eben nicht des bösen Willens zum Beispiel von Heuschrecken, also jene Titulierung der Charaktermasken des Finanzkapitals, die ziemlich sicher auch morgen auf der einen oder anderen 1. Mai-Kundgebung wieder zu hören sein wird, sondern für diese Vorenthaltung bedarf es schlicht und einfach der Logik eines Systems, das sich nicht an den Bedürfnissen der Menschen, sondern ganz einfach nach der Verwertbarkeit des Kapitals und, müsste man vielleicht immer noch dazu sagen, den politischen Herrschaftsinteressen von Staatlichkeit orientiert. Solch eine Kritik der Arbeit richtet sich nicht gegen das Glücksversprechen der Bürger, sondern sie versucht, den ideologischen Gehalt dieses Glücksversprechens aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass dieses Versprechen in der bürgerlichen Gesellschaft, in der kapitalakkumulierenden Gesellschaft in aller Regel ja nur ein Versprechen bleibt und nicht oder kaum eingelöst werden kann, was wiederum die liberalen Freunde dieses Glücksversprechens natürlich sehr gerne unter den Tisch fallen lassen. Solche Art Gesellschaftskritik will also keinen falschen Kollektivismus oder gar Gemeinschaftssinn, sondern die verwirklichte Freiheit des Individuums, eines Individuums, das sich über seine eigene gesellschaftliche Konstitution bewusst ist. Und deswegen verachtet solch eine Kritik eine Parole wie die Arbeit hoch geradezu und setzt dagegen, ich habe schon angekündigt, dass ich da nochmal darauf zurückkommen werde, zum Beispiel die Vorstellung Theodor W. Adornos von einem befreiten gesellschaftlichen Zustand, wie er es in der Minima Moralia formuliert hat, in dem sehr schönen Aphorismus, der Sur l'eau heißt, wo es heißt, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen. Was übrigens auch eine sehr schöne Alternative zu den drögen Gewerkschaftsaufmärschen oder irgendwelchen Klassenkampfsimulationen am 1. Mai darstellt. Ob nun also linke Globalisierungsgegner und Gegnerinnen, christliche Sozialtheoretiker oder faschistische Produktivitätsfanatiker, Helfershelfer bei der Rettung der Arbeit soll stets der Staat sein, also ein Staat, der den als zügellos wahrgenommenen, nicht dingfest zu machenden Marktkräften den Betrug an der ehrlichen Arbeit verunmöglichen soll. Und das heißt, kein Arbeitsfetischismus ohne Staatsfetischismus. Wenn nun aber der Staat gegen den Markt in Anschlag gebracht wird, und man kennt das seit mittlerweile über 20 Jahren, anfangs noch in der Linken und bei irgendwie Attac, mittlerweile in so gut wie jeder politischen Gruppierung, wenn man Norbert Blüm oder Heiner Geißler zuhört, klingt das genauso, als wenn man irgendwelche Linken hört, die sagen diesbezüglich im Prinzip alle das Gleiche. Wenn der Staat gegen den Markt in Anschlag gebracht wird, werden jedoch Folgen kritisiert und zugleich deren Ursache legitimiert. Es wird also nicht das Kapitalverhältnis und der Staat als dessen kollektiver Organisator für die systematische Schädigung der Interessen der abhängig Beschäftigten verantwortlich gemacht, was sehr sinnvoll wäre und ganz in der Tradition der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie stehen würde, sondern der Kapitalismus wird einfach lediglich, und ihr kennt das alle, mit immer neuen sprachlichen Zusätzen versehen. Da ist dann vom Turbokapitalismus die Rede, vom Casino- und Mafia-Kapitalismus bis zum, das stammt glaube ich vom ehemaligen Kanzler und Wehrmachtsleutnant, das vergisst man immer, Helmut Schmidt, vom Raubtierkapitalismus oder, das ist von Jean Ziegler und gefällt mir besonders gut, dem kannibalistischen Börsendschungelkapitalismus. Und dagegen, also gegen diesen Turbo-Casino-Mafia-kannibalistischen Börsendschungelkapitalismus, ja, wird dann die Würde der Arbeit mobilisiert und es wird der Verlust der, wie es in Tausenden von Flugblättern, aber mittlerweile eben auch in ganz vielen Leitartikeln von renommierten Mainstream-Zeitungen heißt, es wird der Verlust der Gestaltungsmöglichkeit der Politik beklagt. Und da fragt man sich wirklich, was das eigentlich noch für eine Kritik an der bestehenden Gesellschaft sein soll. Der Skandal der heutigen Gesellschaftsform besteht doch nun wirklich nicht darin, dass die Politik in einigen Bereichen weniger zu melden hat als früher, während sie übrigens in anderen Bereichen sehr viel mehr zu melden hat. Denkt nur an zum Beispiel an das europäische, an die europäische Migrationsverwaltung, der bekanntlich an den europäischen Außengrenzen pro Jahr mehrere hundert Menschen schlicht und einfach zum Opfer fallen. Da würde man sich wünschen, wenn die Gestaltungs- und Eingriffsmöglichkeiten der Politik ein bisschen abnehmen würden. Der Skandal also der heutigen Gesellschaftsform besteht auch nicht darin, dass die Politik in irgendwelchen Bereichen etwas an Gestaltungsmöglichkeit verloren hat, sondern das Niederschmetternde einer auf Gedeih und Verderb an die Verwertung von Kapital gekettigen Gesellschaft besteht doch ganz einfach darin, um es deutlich und plakativ zu machen, dass in ihr das millionenfache Verhungern von Menschen, die zwar Lebensmittel nachfragen, ja, also auf der Wirtschaftsuni lernt man ja immer, ja, Angebot und Nachfrage redet irgendwie alles, die Leute fragen, die haben eine ziemliche Nachfrage nach Lebensmitteln, aber es wird halt immer vergessen, dass eine einfache Nachfrage überhaupt nichts bedeutet. Diese Leute fragen zwar Lebensmittel nach, verfügen aber über keine zahlungskräftige Nachfrage und aus diesem simplen Grund verhungern sie. Und das ist ja nicht intendiert, das ist nicht das Ziel einer kapitalistischen Wirtschaft, aber es wird achselzuckend in Kauf genommen. Ja? Es ist etwas, was eigentlich keine Rolle spielt für die Gesellschaft. Das ist weitgehend überflüssige Populationen, ja, die weitgehend halt ein Ordnungsproblem darstellen. Das Obszöne dieser Gesellschaft, um das weiterzudenken und nicht mit diesem brachialen Hammer des millionenfachen Verhungerns zu machen, das man aber trotzdem in dem Zusammenhang vielleicht doch nochmal erwähnen sollte, das Obszöne dieser Gesellschaft besteht eben darin, dass, wie ich schon gesagt habe, Luxus, Genuss und Reichtum den meisten Menschen auch in den materiell vergleichsweise abgesicherteren Weltgegenden, also zum Beispiel hierzulande, vorenthalten werden. Nochmal, nicht etwa, weil das irgendwelche finsteren Mächte so beschlossen haben, sondern weil es schlicht und einfach der Logik des Systems der Kapitalakkumulation entspricht. Ein System, gegen das es heute bekanntlich kaum wahrnehmbare Einwände, zumindest keine grundlegenden Einwände gibt. Es sei denn von Leuten, welche die bestehende Gesellschaft durch noch Schlimmeres ersetzen wollen oder auch durch bereits Schlimmeres ersetzt haben, wie zum Beispiel die Islamisten im Iran oder auch in ihren sunnitischen Ausprägungen. Ganz gegen meine Gewohnheit werde ich jetzt nicht ganz viel zum Iran sagen, sondern da kann ich ganz sinnvollerweise wirklich auf zwei Sammelbände verweisen, nämlich einmal dieses weiße Büchlein der Iran, 20 statt 30 Euro, und noch einen anderen Sammelband zum Iran, wo, wenn das weiter interessiert, dass man zu diesem sehr wichtigen Thema noch sehr viel mehr lesen kann. Ein Aspekt in dem Zusammenhang allerdings vielleicht doch, weil es zum Thema passt, wenn es um Arbeitskritik geht. Ich habe vorhin ja eine Reihe von sowohl dissidenten Strömungen, aber vor allem von so arbeitsfetischistischen Richtungen heraus zitiert. Das findet sich natürlich auch bei den Vordenkern des Islamismus. Die haben sehr unterschiedliche Ausprägungen dieses dschihadistischen Islamismus. Die haben natürlich ein durchaus anderes Verhältnis zur Arbeit, weil sie in Weltregionen weitgehend agieren oder entstanden sind, wo ein ganz anderes Produktivitätsniveau existiert. Und deswegen ist das zum Beispiel auch nicht einfach mit dem Nationalsozialismus vergleichbar, auch wenn es da viele Parallelen gibt. In diesem Band gibt es einen langen Beitrag von Gerhard Scheidt, der genau sowohl Gemeinsamkeiten zwischen nationalsozialistischem Arbeitsethos und islamistischen am Beispiel des Irans verdeutlicht, aber eben auch die Unterschiede herausarbeitet. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch von diesen Vordenkern des Islamismus so eine Lobhuldigung der Arbeit. Und auch das will ich nur an einem Beispiel ganz kurz mit einem Zitat anreißen oder belegen. Von Zeid Kutub, das ist so der Chefideologe der ägyptischen Muslimbrüder, also gegründet in den 20er Jahren, Muslimbrüderschaft unter Hassan al-Banna und Said Qutb ist später so der Chefideologe. Und der ist nicht nur der Chefideologe für den sunnitischen Islam, sondern durchaus auch für den schiitischen, iranischer Prägung. Der heutige Führer im Iran, der oberste geistliche Führer Ali Khamenei, hat zum Beispiel Qutb aus dem Arabische ins Persische übersetzt. Also der ist quasi allgemeingültig, ja, bei aller Konkurrenz, die es zwischen den schiitischen und sunnitischen Ausprägungen des Islamismus dann gibt. Dessen ideologische Gesinnung muss man nicht durch große ideologiekritische Finesse herausarbeiten. Der hat Bücher geschrieben wie Unser Kampf mit den Juden. Ne? Also da muss man nicht lange herausdestillieren, worin der Antisemitismus bei ihm bestehen könnte. Eins seiner zentralen Werke heißt Wegmarken. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, auf Englisch gibt es das Milestones. Und da heißt es zum Beispiel, da sieht man übrigens auch, dass der Islam in dieser Ausprägung ein klar kolonialistisches Projekt ist. Als der Islam ins Zentrum Afrikas kam, kleidete er nackte Menschen, sozialisierte sie, holte sie aus tiefer Isolation und lehrte sie die Freude an der Arbeit. Ja? Also auch da, und man könnte jetzt eine Reihe von anderen Zitaten bringen, die in diese Richtung geht, auch da müsste man darüber reden, wie eigentlich dieser Zusammenhang zwischen dieser Lobpreisung der Arbeit und diesem ganz offen brachialen Antisemitismus sich darstellt. Wie gesagt, in Bezug auf den Iran kann man das in diesen günstig zu erwerbenden Büchern nachlesen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. In den obligatorischen 1. Mai-Ansprachen, also deren Inhalt in dieser Forderung Arbeit, Arbeit, Arbeit ziemlich umfassend bereits zusammengefasst wurde, äußert sich in erster Linie natürlich moralische Empörung, aber eben keine Kritik. Keine Kritik, die sich ja zunächst einmal einen Begriff vom zu Kritisierenden überhaupt bilden müsste. Und weil das so ist, schauen dann auch die Rezepte genauso aus, wie sie ausschauen. Beispielsweise jene des reformistischen Flügels der Antiglobalisierungsbewegung, die sich, mittlerweile gibt es ja irgendwie diese Occupy-Bewegung, über die man schon gar keine Lust mehr hat zu reden. Man hat angesichts der Antiglobalisierungsbewegung nicht geglaubt, dass es da nochmal so eine Schwundstufe geben von könnte. Da hat dann die Occupy-Bewegung des Gegenteils belehrt. Bleiben wir aber bei denen, die vielleicht irgendwie noch eine Kritik verdient haben, also dem reformistischen Flügel der Antiglobalisierungsbewegung, die sich in Form von so Gruppierungen wie ATTAC bekanntlich als so eine Art ideeller Gesamtsozialarbeiter zusammengeschlossen haben. Und das läuft ja, also wenn man sieht, diversen Publikationen von solchen Gruppierungen oder ähnlich gearteten, ATTAC ist halt so ein exemplarisches Beispiel, schlecht gesagt, also ein Beispiel, das läuft in erster Linie so, dass man erst einmal, wenn man die Welt beschreibt, oft sehr zutreffend den Zustand, also das Elend in der bestehenden Welt beschreibt. Ja? Da wird auf die Hungerregion in der Welt verwiesen, da werden solche Sachen zitiert, wie ich sie vorhin auch erwähnt habe, dass jährlich Millionen von Menschen schlicht und einfach verhungern oder an sehr leicht heilbaren Krankheiten sterben. Es wird durchaus auch auf die massiven Verelendungstendenzen in den Metropolen, also hierzulande, hingewiesen. Man beschreibt also ein grauenhaftes Elend mit millionenfachem Tod und dann fordert man eine neue Steuer. Ja? Und man sieht überhaupt nicht mehr, was das für eine unglaubliche Diskrepanz eigentlich ist. Man fordert also irgendwie, man muss, weiß ich nicht, die Finanztransaktionen besteuern. Man fordert also etwas, was mittlerweile jeder zweite Finanzminister in Europa auch fordert. Das heißt, man macht genau das nicht, was zum Beispiel der junge Marx noch gemacht hat, nämlich ganz adäquat gegenüber solch einem Leiden, was dort beschrieben wurde, ganz einfach zu fordern, dass man alle Verhältnisse umstürzt, in denen, berühmtes Zitat des jungen Karl Marx von 1844, aus der sehr lesenswerten Einleitung in die Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, dass man alle Verhältnisse umstürzt, in denen, wie Marx sagt, der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, sondern, wie gesagt, man fordert eine neue Steuer. Mit Tobin, Tex und Co. soll also den, wie es dann heißt, den Auswüchsen des wurzellosen Finanzkapitalismus zu Leibe gerückt werden. Und weil man in so eine Sprache dann keineswegs zufällig verfällt, muss es dann einen auch gar nicht wundern, dass manche Verlautbarung dieser Globalisierungskritiker und von ihren Schwundstufen wie Occupy erst recht tatsächlich so klingt, als wollten sie die nationalsozialistische Unterscheidung in gutes schaffendes und böses raffendes Kapital nacheifern. Also die Nazis haben das ja bekanntlich ganz explizit gemacht, die haben genau von raffenden und schaffenden Kapital geredet und haben dann auch den entscheidenden Schritt weitergemacht und haben gesagt, klar, das schaffende Kapital ist das gute arische, und das Raffende ist das böse Jüdische, was wir in Form der Vernichtung des Judentums aus der Welt schaffen werden. Die Grundlage dieser Trennung aber, dass man überhaupt diese Aufspaltung vornimmt, das ist keineswegs eine Erfindung der nationalsozialistischen Ideologie, sondern die ist im Arbeitsfetischismus nun wirklich jeglicher Couleur angelegt. Also auf der einen Seite die, man kann das heute in fast jeder Talkshow beobachten, die man irgendwie im ARD oder ZDF sieht. Ja. Auf der einen Seite die positiv gezeichneten, verantwortungsbewussten Industriekapitäne, ja, denen zugute gehalten wird, dass sie sich doch Sorgen um ihre Arbeitskräfte machen. Man könnte auch mal sagen, na, die beuten ihre Arbeitskräfte aus. Ja, so hätte man das früher formuliert, was soll daran eigentlich so positiv sein. Auf der einen Seite also die, die dann quasi das schaffende Kapital repräsentieren und auf der anderen Seite das unproduktive Kapital der Zirkulationssphäre, das, so sind dann die Bilder, die dort gezeichnet werden, in gemeinschaftsfeindlicher Absicht rastlos seine Krakenarme um den Globus spanne und zum Beispiel die Würde der Völker angreifen würde. Eine Würde der Völker, zu deren Verteidigung ja nicht nur die lateinamerikanischen Linkspopulisten und vielleicht auch noch was zum Iran, Ahmadinejad-Freunde, also Hugo Chavez bzw. heute Nicolas Maduro oder Evo Morales oder Daniel Ortega angetreten sind. Auch hier gibt es wieder ein Paradebeispiel, um das zu verdeutlichen, um das zu illustrieren, was ich da eigentlich sagen möchte aus der Populärkultur, wo man das deutlich machen kann, dass es keine Nazis braucht, sondern dass diese Unterscheidung in gutes Raffendes und böses Schaffendes sehr weit in ein geradezu gesellschaftliches Alltagsbewusstsein Eingang gefunden hat. Und das ist der ansonsten natürlich sehr nett anzuschauende Spielfilm Pretty Woman. Die ganze Storyline dieses Films ist letzten Endes die Bekehrung eines bösen, fiesen Finanzspekulanten, nämlich Richard Gere, in dem aber eigentlich eh schon der Gute schlummert, ne, weil so ein Vorzeigeschwiegersohn wie Richard Gere, der kann eigentlich nicht wirklich böse sein, aber er befindet sich in den Fängen des in jeder Hinsicht als unmoralisch, als hässlich, als unangenehm, als eklig gezeichneten Winkeladvokaten, ja, der ihn lange Zeit davon abhält, dass er ein guter, schaffender Produktionskapitalist wird. Wie gelingt das? Durch die bodenständige, verdammt gut aussehende, prostituierte Julia Roberts. Wenn ich doch nicht so voll gewesen wäre und ein paar Filmbeispiele vorbereitet hätte, könnte man das an so drei Stationen sehr deutlich zeigen. Vielleicht, wenn ihr den Film präsent habt, ansonsten, der läuft jeden zweiten Tag im Nachtprogramm in einem Fernsehsender. Es gibt ziemlich am Beginn eine Szene, wo Julia Roberts Richard Gere dann irgendwie fragt, ja, was machst du eigentlich? Und der stottert so ein bisschen rum und erzählt irgendwelche Sachen, weil der kauft halt Firmen auf Zerstücke, die dann verkauft die wieder. Also ist das klassische Beispiel eines üblen Finanzspekulanten, ne, der irgendwie nichts produziert, nichts herstellt, sondern alles irgendwie kaputt macht, versteht Julia Roberts nicht. Ne? Aber okay, spielt auch keine Rolle, aber man merkt ja bereits, Richard Gere ist das unangenehm. Ne? Er kann nicht wirklich sagen, was er eigentlich tut. Dann gibt es in der Mitte des Films so eine Schlüsselszene, wo er ganz nachdenklich an seinem Schreibtisch sitzt und dann mit diesem fiesen Winkeladvokaten, ja, der eh schon merkt, der fängt an rumzuspinnen, nur weil er sich in diese blöde Nutte verknallt hat, so, ne, macht er jetzt irgendwie nicht mehr das, was er eigentlich machen soll. Und die haben dann einen Dialog, in dem bereits zum Ausdruck kommt, worum es ihm eigentlich geht. Ja, also da reden sie über ihre Kindheit, was sie in ihrer Kindheit gemacht haben. Ne? Und Richard Gere sagt dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, so, er hat gerne mit Bauklötzen gespielt. Und der Anwalt sagt, ja was, ich habe Monopoly gespielt. Also wo die Entgegensetzung bereits da ist. Und am Ende ist es so, dass sich Richard Gere mit dem Typen, den er eigentlich fertig machen wollte, nämlich so einem klassischen alten, verantwortungsbewussten Industriekapitän, der eine Schiffswerft hat, ja, die er kaufen wollte, dann zerstückeln wollte und so, dass er gegen den Willen seines fiesen Anwaltes, ja, das nicht aufkauft und zerstückelt, sondern sich auf ein Packerl, würde man in Österreich sagen, haut mit diesen Produktionskapitalisten und also weiter Schiffe gebaut werden. Und dann darf dieser Industrietikon sagen, wir bauen Schiffe, große Schiffe jetzt in Zukunft. Ne? Und das Produktivistische siegt also über die Zirkulationssphäre. Richard Gere zieht dann seine Schuhe aus und läuft durchs Gras und entwickelt die vollkommene Form von Unmittelbarkeit. Und als Belohnung bekommt er natürlich Julia Roberts. Da ist an keiner Stelle von Juden oder sowas die Rede. Dort wird nicht diese NS-Unterscheidung von arischem und jüdischem Kapital gemacht. Ich sage das nur, und man könnte jetzt haufenweise andere Beispiele aus der Populärkultur herbeizitieren, an denen man merkt, wie weit verbreitet diese Aufspaltung des Gesamtprozesses kapitalistischer Produktion, wie verbreitet das eigentlich ist. Weil das so ist, werden in Europa wohl auch zum diesjährigen 1. Mai Politiker und Innen aus fast allen Parteien sich zu leidenschaftlichen Anklagen gegen die sogenannten Spekulanten und gegen Finanzhaie aufschwingen. Sie werden, anstatt Sozialkritik zu formulieren, sowas wie Sozialneid predigen. Und das liegt unter anderem darin, dass Gesellschaftskritik eben schon längst durch die Markierung von vermeintlich Schuldigen ersetzt wurde. Anstatt die gesellschaftlichen Gründe für das menschliche Elend ins Visier zu nehmen, was zwingend notwendig wäre, was dringend erforderlich wäre, Stattdessen werden Personifikationen der gesellschaftlichen Verhältnisse dem Volkszorn ausgeliefert, geradezu zum Fraß vorgeworfen. Anstatt also für die Vollendung des Individualismus und für seine gesellschaftlichen Voraussetzungen zu streiten, klammert man sich auf den diversen 1. Mai-Aufmärschen, wie gesagt, an diese Sklavenparole, die Arbeit hoch. In der Huldigung des Prinzips der Arbeit finden rechts und links, finden sozialdemokratischer Etatismus und liberaler Verwertungswahn zueinander. Der vorhin bereits zitierte Oscar Wilde hätte für dieses Theater allerhöchstwahrscheinlich nur Verachtung übrig gehabt. In der auch schon erwähnten und wie gesagt sehr empfehlenswerten Schrift »Der Sozialismus und die Seele des Menschen« heißt es bei Oscar Wilde ebenso knapp wie treffend: Muße, nicht Arbeit, ist das Ziel des Menschen. ich vorhin einleitend so eine Reihe von dissidenten Strömungen erwähnt habe, bin ich ja vor allem in die Vergangenheit gegangen, habe Sachen aus dem 19., aus der zweiten Hälfte, aus der ersten und zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zitiert. Natürlich ist es so, dass es seit 20, 25 Jahren auch aktuellere Strömungen gibt von Leuten, die aus dem Marxismus kommen, sich aber mit Marx in ein sehr kritisches Verhältnis, mit Marx und der kritischen Theorie, muss man vielleicht besser sagen, in ein sehr kritisches Verhältnis zu diesem traditionellen arbeitsfetischistischen Marxismus, sei es leninistischer oder sozialdemokratischer Provenienz, gestellt haben. In allererster Linie wären da wahrscheinlich Autoren wie Robert Kurz und die Krisisgruppe zu erwähnen. Die kennen vielleicht einige von euch, die haben am publikumswirksamsten vor ein paar Jahren so ein kleines Manifest gegen die Arbeit herausgebracht. Und in vielen Punkten haben die, glaube ich, auch sehr verdienstvolle, wichtige Arbeit geleistet. Ich führe das jetzt nicht lang und breit aus, sondern versuche das so in freier Rede ein bisschen darzustellen, um dann auch gleich noch auf ein Problem zu kommen, was es, glaube ich, in dieser Form von Arbeitskritik meiner Meinung nach doch ganz gravierend gibt. In sehr langwierigen theoretischen Auseinandersetzungen, unmittelbarer Bezugnahme auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie und eine Art Neuinterpretation dieser marxischen Kritik der politischen Ökonomie, die viel stärker auf so Dinge wie die Kritik des Fetischismus und Mystizismus bei Marx abhebt, anstatt auf diese Klassenkampfmetaphysik, die es dann im Marxismus und viel weniger bei Marx gegeben hat. Davon ausgehend kommen sie zu einer fundamentalen Kritik von Arbeit und vermittelt damit natürlich auch von diesen klassischen linken Vorstellungen von Klassenkampf als irgendwie großer heroischer Angelegenheit, sondern solche Leute versuchen oder haben versucht, darzulegen, inwiefern dieser immer behauptete klassische Antagonismus zwischen Kapital und Arbeit, beziehungsweise den jeweiligen Personifikationen davon, wie das ein Antagonismus ist, der aber trotzdem innerhalb dieses Systems einer fetischisierten kapitalistischen Produktionsweise verhaftet bleibt. Wie also letzten Endes diese beiden Pole nur unterschiedliche Ausdrucksformen eines gesellschaftlichen Verhältnisses sind, die natürlich innerhalb dieses Systems zwangsläufig in einen Konflikt geraten müssen, weil es halt einen Interessenswiderspruch gibt zwischen Leuten, die in der Fabrik ausgebeutet werden oder auch woanders, und Leuten, die diese Ausbeutung organisieren und betreiben. Das ist ein notwendiger Interessensgegensatz, der dort existiert. Nur weist der eben nicht, wie der traditionelle Marxismus mal behauptet hat, über dieses System hinaus, sondern in solchen Ansätzen, sagt man auf der Uni, glaube ich immer, in solchen Formen der Kritik wird, wie ich finde, sehr überzeugend gezeigt, dass diese Interessen selber von diesem System quasi konstituiert werden und schon deswegen innerhalb dieses Systems befangen bleiben müssen. Das meine ich in Kurzform damit, wenn ich einleitend gesagt habe, warum ist das eigentlich so, dass Lohnarbeiter als Lohnarbeiter mehr Lohn wollen, aber keineswegs den Kommunismus. Davon ausgehend kann man dann weiter aufzeigen, dass es also gar nicht geht, das gesellschaftliche Verhältnis durch eine konsequente Wahrnehmung von Interessen aufzuheben und schon gar nicht von einem ominösen Standpunkt der Arbeit, wie das in vielen Richtungen der Linken ja auch so formuliert wurde. Die Verwirklichung der Emanzipation kann demnach also auch nicht die Verwirklichung eines Klasseninteresses sein, sondern letztendlich nur die Überwindung von Klassen und ihren Interessen zwecks einer tendenziellen Abschaffung der Arbeit. Oder in einer anderen Wendung gesagt, die Arbeiterklasse kann nicht den Sozialismus aufbauen, sondern der Aufbau des Sozialismus implizierte den Abbau der Arbeiterklasse. Das Klassenbewusstsein also, das stets als eine Art Geheimwaffe der Emanzipation, und zwar also auch bei den avanciertesten Formen des Marxismus, wenn ihr zum Beispiel an Georg Lukács' Geschichte und Klassenbewusstsein von 1923 denkt, also ein ganz wichtiges Buch, was in vielen Punkten den traditionellen Marxismus kritisiert, aber selbst da noch wird dieses Klassenbewusstsein quasi versucht zu retten oder als eine Art Geheimwaffe der Emanzipation in Anschlag zu bringen. Dieses Klassenbewusstsein wird auf so eine Art und Weise unter anderem von Leuten wie Robert Kurz oder der Krisis oder der Exit, wo Robert Kurz dann bis zu seinem Tode letztes Jahr, glaube ich, aktiv gewesen ist, geradezu entzaubert. Es ist also nicht einzusehen, warum eine Bewegung für die Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft weiterhin Klassencharakter haben sollte. Eine Bewegung, das ist ein fürchterliches Wort, aber Leute, die sich für eine allgemeine Emanzipation einsetzen, können sich also nicht als Klasse konstituieren, sondern vielleicht nur als eine, wie das in einer Formulierung von Robert Kurz heißt, als eine Art Antiklasse. Oder aber, ich erwähne das auch jetzt noch deswegen, weil ja immer am Schluss die Frage kommt, ja, was soll man aber jetzt machen, was soll man tun? Oder aber, um das in den Worten des geschätzten Kollegen und Genossen Joachim Bruhn zu sagen. Das ist eine etwas vielleicht komplizierte, wenn man es zum ersten Mal hört, voraussetzungsvolle Formulierung. Ich finde aber eine sehr treffende. Man kann sich also nicht in Form einer Klasse konstituieren, sondern entweder als Antiklasse oder, Zitat Joachim Bruhn, als ein seiner eigenen Konstitution wie Logik gemäß ins Nichts sich aufhebender antagonistischer Antisouverän, der zum revolutionären Subjekt sich assoziierenden Individuen. Darum würde es eigentlich gehen. Das kann man natürlich in sehr vielen Büchern des Sairah-Verlages nachlesen. Allerdings habe ich das jetzt wieder nicht dabei. Das ist aber quasi verschwendetes Geld, wenn man das nicht dafür anlegt. Wir können ja in der Diskussion gerne nochmal drauf zurückkommen. Der Punkt, um den es mir in erster Linie ging, man muss sich offensichtlich andere Formen als die traditionellen Formen überlegen, die gemeinhin in der Linken so bisher angeboten wurden, weil die nicht so wahnsinnig viel gebracht haben. Wir können da gerne in der Diskussion ja nochmal drauf zurückkommen. Ich will aber einen Punkt der Kritik an dieser Form von Arbeitskritik noch loswerden, der mir sehr wichtig ist. In dieser sogenannten fundamentalen Wertkritik, also unter diesem Begriff werden diese Arbeiten von sowohl Robert Kurz als auch von der Krisis, Exit und so in der Regel verhandelt, in der wird die Absage an Klassenkampf und Arbeitsfetischismus allerdings nur mit der im Begriff des Kapitals angelegten Integriertheit der Arbeiterklasse in das Kapitalverhältnis einerseits und mit dem prognostizierten Ende der Arbeitsgesellschaft andererseits begründet. Also die gehen davon aus, dass irgendwie die Arbeit ausgehen würde, was ich auch für eine sehr fragwürdige Idee halte. Aber das sind quasi die beiden Begründungen, warum sie sagen, ja, das kann so gar nicht mehr gehen. Auffällig ist, dass der Nationalsozialismus in diesem Zusammenhang, in dieser fundamentalen Wertkritik, so gut wie keine Rolle spielt. Und das ist natürlich besonders auffällig bei diesem Manifest gegen die Arbeit, also wo man versucht hat, so die eigenen sehr voraussetzungsvollen Theorien in einer etwas breiteren Öffentlichkeit irgendwie nahezubringen. Die Aufhebung also der Klassen in der Volksgemeinschaft, in der deutschen nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, also diese klassenlose Klassengesellschaft, dieses zu sich selber kommen der Klassenherrschaft durch die falsche Aufhebung der Klassen, die, wie Adorno das genannt hat, für den nachfaschistischen Zustand die Pseudomorphose der Klassengesellschaft an die Klassenlose, all das hat für die fundamentale Wertkritik, wenn es darum geht, eine Kritik der Arbeit, dieses Klassenkampfgedankens und so etwas zu formulieren, zumindest keine konstitutive Bedeutung. Und das halte ich für einen großen Fehler, denn es ist doch so, dass dieser für den Traditionsmarxismus konstitutive Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit kein außerhalb jeglicher Geschichtlichkeit existierendes Verhältnis ist. Und deswegen kann der natürlich auch nicht unberührt bleiben von dem, was in der kritischen Theorie als negative Aufhebung der Klassengesellschaft im Nationalsozialismus thematisiert wurde. Im Nationalsozialismus hat sich dieses proletarische Interesse mit dem Staat verbündet. Es hat sich in das Vernichtungswerk, in die Vernichtungsarbeit integriert und sie in großen Teilen auch selber betrieben. Was das für die Emanzipation bedeuten kann, hat wiederum Joachim Bruhn sehr schön auf den Punkt gebracht, und das wird weniger kompliziert jetzt, wenn er schreibt, nach der Wannsee-Konferenz ist jede Rede vom Klassenkampf Beschönigung und Verdrängung der Geschichte. Und damit wird natürlich auch jede Geschichtsphilosophie, auch jene von Robert Kurz und der Krisisgruppe, hinfällig. Denn, schreibt Joachim Bruhn ganz richtig weiter, wenn es in der Geschichte des Kapitals jemals ein Kairos der Revolution gegeben hat, dann war es genau der Tag der Wannsee-Konferenz. Wenn die Revolution jetzt noch stattfinden würde, wäre das zwar sehr vernünftig, aber nur, wenn auch immerhin, nachgetragene Rache. Die kommende Revolution kann keine mehr der Arbeiterklasse sein, keine des proletarischen Interesses. Die Revolution hat den Moment ihrer intensivsten historischen Notwendigkeit verpasst. Und weil das so ist, als vielleicht wirklich letzter Punkt, und weil das so ist, muss Gesellschaftskritik, muss also auch eine Kritik der Arbeit und des Kapitals heute wissen, dass es etwas Schlimmeres gibt als die bürgerlich-kapitalistische Vergesellschaftung, nämlich ihre negative Aufhebung, wie sie also im Nationalsozialismus bereits vollzogen wurde und wie sie in den unterschiedlichen Spielarten des islamischen Dschihadismus tatsächlich angestrebt wird. Solange eine Abschaffung der Arbeit, solange also Freiheit im Sinne der kommunistischen Realisierung von individueller und gesellschaftlicher Emanzipation keine Aussicht auf Erfolg hat, gilt es im Rahmen zumindest einer subversiven Strategie, die zumindest versucht, die Möglichkeiten zu sowas wie kritischer Selbstreflexion über die Gesellschaft aufrechtzuerhalten, das Schlimmste zu verhindern und also jene Kräfte zu unterstützen, die sich gegen die Aufhebung des schlechten Bestehenden in die antisemitische Barbarei stellen. Und daraus resultiert eine unbedingte Parteilichkeit gegen jede Form, gegen jede Art falscher Unmittelbarkeit. Und diese falsche Unmittelbarkeit ist leider ja auch für viele Ausprägungen von Arbeitskritik charakteristisch. Ich habe vorhin dieses situationistische Ne travaillez jamais erwähnt und ich denke auch, dass es falsch wäre, so dem wichtigsten Denker und Kritiker der SI sowas unmittelbar vorzuwerfen, so eine falsche Unmittelbarkeit, also Guy Debord. Aber bei anderen Leuten aus der situationistischen Internationale oder aus ihrem Umfeld, wie zum Beispiel Raoul Warnhagen, findet man genau diese schlechte Form von Unmittelbarkeit, so eine Art, so ein Vitalismus, ja. Dieser Raoul Warnhagen hat dann so Bücher geschrieben wie An die Lebenden, das Buch der Lüste und so etwas, wo man sich sehr schnell wegbegibt von einer wirklichen Kritik der Gesellschaft, noch im Sinne von der Kritik der politischen Ökonomie von Marx. Neben dieser Parteinahme für die Vermittlung und den daraus resultierenden Interventionen gegen jeden Versuch ihrer barbarischen Aufhebung, kann es Gesellschaftskritik also nicht um eine Klassenbewusstseinstheorie, um das mal zusammenzufassen, und erst recht nicht um eine Kritik vom Standpunkt der Arbeit ausgehen, sondern einzig um den Versuch, inmitten der falschen Gesellschaft so etwas wie individuelle und gesellschaftliche Selbstreflexion zu ermöglichen. Und zwar mit dem Ziel, jene Reste von Mündigkeit zu retten, also einer Mündigkeit, die von diesem Zwang zu Kapitalproduktivität und Staatsloyalität natürlich systematisch beschädigt werden, was die ganze Sache ja so schwierig macht, um jene Reste von Mündigkeit zu retten, die eine Grundbedingung zur Verwirklichkeit von Freiheit ist. Und vielleicht hat dann, also wenn das gelingt, die Erfüllung des alten Traums einer Etablierung einer Gesellschaft jenseits von Ausbeutung und Herrschaft, und das heißt eben eine Assoziation freier Individuen, die gegen den Arbeitszwang etwas in der Art eines produktiven Müßiggangs stark machen müssten, vielleicht hätte das dann ja noch eine Chance. Und auch das ist natürlich eigentlich ein schöner Schluss, aber jetzt hätte ich noch einen Absatz, wo ich, weil ich es ansonsten sowieso in der Diskussion immer noch sagen muss, einen Punkt vielleicht noch kurz anreißen möchte, weil ich teilweise schlechte Erfahrungen mit so Art von Vorträgen auch gemacht habe, wo dann Leute so drin sitzen, nicht sehr zugehört haben und so ein bisschen von dieser Fraktion sind, Arbeit ist scheiße. Also so zum Beispiel so die größten Spießer, die es überhaupt gibt heutzutage, Punker. Und um da was noch dagegen zu sagen, als Schluss vielleicht doch noch eine Nachbemerkung, nämlich, ich habe das vorhin auch schon angedeutet, warum das reine Nichtstun und Herumlungern natürlich keine gute Alternative zum Arbeitswahn darstellt. Arbeit zu kritisieren oder einen Arbeitsfetischismus zu kritisieren, bedeutet eben keineswegs ein Plädoyer fürs dröge Nichtstun zu halten, was man in der Regel ja nur längere Zeit unter ziemlicher Drogenbetäubung aushält. Das reine Herumhängen wird nach ein paar Tagen ja definitiv nervtötend und frustrierend. Das Konsequente, mittlerweile selbst zur Ideologie gewordene Farniente, ist auf Dauer eben überhaupt nicht deutsche, sondern in erster Linie langweilig. Es geht also nicht darum, die Kritik am Arbeitsfetischismus als eine Ausrede für eine in der Regel ja auch sehr infantile und regressive Weigerung zu verwenden, sich den Anforderungen an ein mündiges Leben zu stellen. Und mündiges Leben heißt immer auch ein sehr widerspruchsvolles und mitunter sehr anstrengendes Leben. Es soll also nicht als Ausrede gelten, sich diesen Anforderungen nicht zu stellen und sich, wie man es ja insbesondere in einigen Segmenten der Linken immer wieder beobachten kann, in der Wiederholung des Immergleichen einigermaßen bequem, aber völlig stupide einzurichten. Vielmehr geht es, und damit komme ich tatsächlich zum Schluss, darum, den doch offenbar in so gut wie jedem Menschen schlummernden Tatendrang, die Kreativität und die Lust an der Gestaltung des eigenen Lebens von den Zwängen von ökonomischer Verwertung und politischer Herrschaft zu befreien. Wenn das gelungen wäre, um, wie es sich gehört, so einen Vortrag natürlich mit Adorno zu beenden, wenn das gelungen wäre, dann würde, wie es in Adornos Minima Moralia heißt, die Menschheit wohl auch, Zitat Adorno, aus Freiheit Möglichkeiten ungenutzt lassen, anstatt unter irrem Zwang fremde Sterne einzustürmen. Vielen herzlichen Dank für die sehr geduldige Aufmerksamkeit. zum Diskussionsteil des Abends. Wir haben die interessanten Teile der Diskussion zu dem Vortrag von Stefan Kriegert allein schon Arbeit rausgeschnitten und die Antworten erklären sich von selbst und sind somit eine Ergänzung zum Vortrag. Frage, wie ist das mit konkreten Verbesserungen heute im Bestehenden? Das war ja, glaube ich, der eine Punkt, auf den du hinaus willst, zu dem ich gern gleich was sagen kann. Was ich ganz sicher nicht gemacht habe, ist zu verdammen, wenn Leute mehr Lohn fordern. Das wäre auch absurd. Ja? Ich finde das vollkommen naheliegend und richtig und ich finde eher, dass diese sogenannte Lohnzurückhaltung, in der sich Gewerkschaften dann immer üben, eine Form von einem unglaublich autoritären Untertanenbewusstsein ist und das müsste man kritisieren, dass die irgendwie 3-5% fordern, anstatt mal 30% zu fordern oder gleich zu sagen, die Fabriken wollen wir eh ganz haben oder so. Das würde vermutlich dann auch nicht funktionieren im Sinne davon, dass man das bekommt, aber das würde auf eine sehr viel deutlichere Verbesserung der schlechten Zustände im Bestehenden abzielen. An denen ist überhaupt nichts auszusetzen. Natürlich kann man, also das wäre zynisch, sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich formuliere eine prinzipielle, grundlegende, radikale Kritik an der Gesellschaft, weil ich die aus Gründen, die man darlegen kann, für notwendig erachte, weil ich glaube, dass letzten Endes so etwas, was ich mit unterschiedlichen Begriffen allgemeine Emanzipation, befreite Gesellschaft, Kommunismus genannt habe, dass das eigentliche, wirkliche, die eigentliche Lösung für jene Probleme wäre, über die ich da auch nicht wirklich umfassend geredet habe, aber zumindest angeschnitten habe und die versucht habe, mit sehr plakativem Hinweis von Elend sowohl in den Metropolen, aber eben auch von Millionen von verhungernden Menschen auf den Punkt zu bringen. Und solange das aber alles nicht passiert, habe ich versucht zu verdeutlichen, was man dann stattdessen machen müsste. Und da ist der eine Punkt vielleicht zu kurz gekommen. Was ich auf jeden Fall erwähnt habe, war zu versuchen, die Möglichkeiten für sowas wie zwar systematisch beschädigter, aber eben trotzdem vorhandener Mündigkeit aufrechtzuerhalten. Weil die überhaupt die Voraussetzung sind, dass perspektivisch so etwas vielleicht doch nochmal gelingen kann. Und die aber auch eine Voraussetzung dafür ist, dass es Menschen gibt, die sich mit Händen und Füßen dagegen zur Wehr setzen, dass etwas noch viel Schlimmeres entsteht. Dass also die schon bestehenden schlechten Verhältnisse und die bestehende bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsform ist eine schlechte, ist eine falsche, ja, aber sie ist mit Abstand nicht das Schlimmste, was wir kennen oder uns vorstellen können, dass man auch das verhindert. Also muss man auch in diesem Bestehenden natürlich massiv dagegen arbeiten, dass das umkippt in solche wirklich barbarischen Formen von Vergesellschaftung. Und dann muss man auch dafür sorgen, und das ist vielleicht der Punkt, auf den du hinaus wolltest, dass Menschen halt Zugang zu sowas wie Bildung haben, dass sie disponible Zeit haben, die es überhaupt ermöglicht, dass man sich mal 3 kritische Gedanken über was macht. Und die hat man halt mehr, wenn man irgendwie zur eigenen Reproduktion, weiß ich nicht, 35 Stunden die Woche arbeiten muss und nicht 40 Stunden. Und jeder, der sich irgendwie hinstellt und sagt, nee, das unterstütze ich nicht, weil ich bin ja für die große Weltrevolution, ist natürlich ein Zyniker. Ja, natürlich ist man dafür, wenn Leute, also natürlich sieht man an den Schweizern, so natürlich ist es auch wieder nicht. Ne? Also manchen Leuten sagt man sogar, hier, wollt ihr 6 Wochen statt 4 Wochen Urlaub haben? Und sagen, nö. Aber normalerweise würde man doch davon ausgehen, dass natürlich jeder das unterstützt. Dass jeder sagt, jede Form von Verbesserung im Bestehenden, sei sie irgendwie sozial, also Teilhabe am materiellen Reichtum, muss unterstützt werden. Genauso wie jede Form von Zurückdrängung, von Diskriminierungen, von Benachteiligungen im Bestehenden natürlich zu unterstützen ist. Aber immer im Bewusstsein, dass das nichts ändert an den grundlegenden Problemen, die existieren. Die Kritik, die ich hier versucht habe zu formulieren, ist, wie die Leute solche Forderungen sehr oft begründen, was sie damit alles transportieren, dass sie eben nicht nur eine irgendwie falsche und an ein paar Punkten mangelhafte Form von Gesellschaftskritik formulieren in der Art und Weise, wie sie ihre Forderungen formulieren, sondern dass sie oft eine wirklich sehr gefährliche Form formulieren, die genau in die Richtung zielt, dass sie jenen Drive, der auf diese barbarische Aufhebung des schlechten Bestehenden hin zum viel Schlimmeren, zum Schlimmsten, dass sie genau dem Vorschub leisten. Darauf zählt diese Kritik, die ich versucht habe, da zu formulieren. Und nochmal, das ist überhaupt keine Absage daran, dass man irgendwie im Bestehenden gucken muss, dass das, ne, jeder zurechtkommt und möglichst gut zurechtkommt und dabei möglichst wenig schuften muss und wirklich möglichst viel Lohn bekommt. Das soll nicht so böse klingen, wie es vielleicht tut. Antiziganismus ist natürlich so ein akademisches Modethema mittlerweile geworden. Ne? Also jeder, der einen Forschungsantrag stellt für Antiziganismus, kriegt den bewilligt. Müsste man sich auch mal fragen, warum das eigentlich so ist, weil eigentlich ist das ja sehr gut und wichtig, dass endlich mal in diese Richtung sehr viel gemacht wird. ich versuche das vielleicht allgemeiner zu beantworten. Ich glaube, dass es sehr notwendig ist, sich Gedanken darüber zu machen, dass sowas wie in einem idealtypischen Sinne Rassismus und Antisemitismus unterschiedlich funktionieren. Dass die unterschiedliche Bedürfnisse des bürgerlichen Subjekts und so etwas bedienen. Und man kann das, könnte man auch einen eigenen Vortrag zu machen, ein paar Schlagworte nur. Das antisemitische Bewusstsein wendet sich gegen Leute, die sie als absolut überlegen wahrnehmen. Ne? Also die durch die geschickte Handhabung von Geld und Geist, ne? Das sind so die zwei Sachen, wo die Juden angeblich gut drin sind, ne? Dadurch die Welt ins Elend stürzen. Die letztendlich hinter allem stehen. Das können die auch machen, obwohl die nur ganz wenige sind. Ne? Die stehen aber hinter Wall Street auf der einen Seite und dem Bolschewismus gleichzeitig und steuern letzten Endes alles. Das ist eine Form von Unterlegenheitsgefühl beim Antisemiten oder bei der Antisemitin. Und man hasst diese imaginierte gesellschaftliche Omnipotenz von Juden und Jüdinnen. Das ist beim Rassismus ganz anders. Das heißt nicht, dass der weniger schlimm ist oder so, sondern es heißt, er funktioniert anders. Und er funktioniert insofern anders, dass die Leute die Rassifizierten, gegen die sie ihren Hass da ausdrücken, als Unterlegene wahrnehmen. Also nicht gegen ihre Allmacht, wie bei den Juden und Jüdinnen, richtet sich dieser Hass, sondern gegen ihre Ohnmacht. Sie werden also, um das auch wieder in Parallele zur marxischen Kritik der politischen Ökonomie zu sehen, Juden und Jüdinnen werden quasi als Personifikation des Werts im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie gesehen, als Personifikation des globalen Prinzips von abstrakter Herrschaft. Die Rassifizierten werden letzten Endes auf Natur, also auf Gebrauchswert, dann um wieder bei der Kritik der politischen Ökonomie zu bleiben, reduziert. Also um es konkreter zu sagen, ihr werdet keinen Rassisten finden, der sagt, um in deren Sprache zu bleiben, der Neger regiert die Welt oder der Türke oder irgendwie sowas. Ja? Können die gar nicht, sind sie viel zu blöd für, sind faul und so. Im Rassismus drückt sich also viel eher sowas, wenn man es zum Beispiel in Bezug auf Afrika sieht, drückt sich eine rassistische, biologistische Verarbeitung von real existierenden Produktivitätsgefällen aus. Ja? Es stimmt, dass die sowohl historisch als auch aktuell die afrikanischen Gesellschaften und Ökonomien deutlich weniger produktiv sind. Aber eben nicht, wie der Rassist sagt oder wie die Gräfin von Thurn und Taxis hier in Deutschland, glaube ich, mal gesagt hat, weil der Neger gerne schnackselt, sondern weil es aus historischen und sozialen Gründen ein unterschiedliches Produktivitätsniveau gibt. Wenn man das so idealtypisch im Kopf hat, also Rassismus ist sowas wie, also müsste man auch noch tausend Sachen mehr dazu sagen, nicht, dass wieder jemand sagt, da fehlt aber das und das. Idealtypisch gesagt ist quasi die biologistisch-rassistische Verarbeitung von einem realen Produktivitätsgefälle, wohingegen im Antisemitismus sich quasi die Vernichtung durch den überlegenen Geist und das Geld imaginiert, der man durch die Vernichtung der Personifikationen von dem zuvorzukommen gedenkt, dann könnte man sagen, dass der Antiziganismus so eine Art Zwischenform darstellt. Da finden sich nämlich quasi aus beiden Richtungen so genau solche Elemente. Es gibt einerseits das Paradebeispiel dafür, wenn man empirisches Material sucht, ist leider gerade Ungarn, natürlich nicht nur, in Frankreich und Westeuropa gibt es sowas auch, aber am gefährlichsten und am mörderischsten im Augenblick in Ungarn. Und wenn man sich die Sachen dort anguckt, wie also nicht nur diese Jobbik-Nazis, sondern breite Teile der ungarischen Gesellschaft gegen Roma in dem Fall, hetzen und die Leute auch ermorden und körperlich bedrohen. Das sind ganz klassische rassistische Vorstellungen, ne? Wo die als Tiere bezeichnet werden. Dieser Freund von Scholt Bayer, der Freund vom Ministerpräsidenten von Orban, ne, hat das ganz deklariert gesagt, das sind Tiere, das sind keine Menschennaturen. Das sind klassische Vorstellungen und Bilder, die aus dem Rassismus kommen. Und gleichzeitig gibt es aber so Vorstellungen von diesem ewig herumziehenden Volk, was so ein bisschen an diesen Ahas für den ewigen Juden erinnert. Also wie das im Einzelnen ausschaut, wie gesagt, da gibt es ja genug junge Leute, die mittlerweile dicke Doktorarbeiten, glaube ich, darüber schreiben, um genau das weiter aufzuarbeiten. Aber auf so einer ideologiekritischen Ebene würde ich versuchen, das so zu fassen, dass der Antiziganismus eine Art Mischform aus diesen beiden, aus Antisemitismus und Rassismus in gewisser Weise ist. Wobei es mir so vorkommt, ohne dass ich da der Superexperte bin, als wenn diese rassistischen Vorstellungen Elemente deutlich überwiegen. Ja? Also weil was ja wirklich immer das Entscheidende dann ist, gibt es diese Vorstellung der weltweiten Verschwörung und der Fähigkeit, die Welt zu beherrschen? Und soweit ich das kenne, gibt es die beim Antiziganismus natürlich nicht. Ja? Also dann sind sie doch irgendwie die dreckigen, viele Kinder machenden, minderwertigen eher so. Ja, und um zum eigentlichen Thema was zu sagen, die verkörpern natürlich die Nichtarbeit. Und darin sieht man dann auch, du hattest ja angefangen auch so mit Psychoanalyse und so, das ist dieser Hass auf das, was man sich selber eigentlich wünscht. Ne? Also gerade in diesem, wenn man sich das dann genauer anschaut, dieses Das ist eine Mischung aus Hass und Bewunderung. Ne? Wenn man sagt, ja, die arbeiten nichts, die sind immer nur am Rumbumsen und machen die ganze Zeit Zigeunermusik. Ja, das will ja eigentlich eh jeder. Ne? Also das sind Wünsche, die man sich halt selber nicht eingestehen möchte, die man sich selber verbietet, so als ordentlich angepasstes bürgerliches Subjekt und deswegen projiziert auf diese Leute. Ne? Das war also der Veranstaltungsmitschnitt der Veranstaltung Allein schon Arbeit, die am 30. April in der Teestube mit Stefan Kriegert stattgefunden hat. Das Ganze wurde veranstaltet vom studentischen Milieu im Internet zu finden unter studentischesmilieu.wordpress.com. Da kann man sich auch alle vergangenen Veranstaltungen noch runterladen, zum Beispiel zum Thema Deutschland oder auch NSU oder auch Antisemitismus. Alle Mitschnitte sind dort zu finden. Viel Spaß beim Hören. Und bis zum nächsten Mal auch wieder hier auf FSK 93.0 und vor allen Dingen in der Teestube im Pferdestall. Tschüss!